Und er ging weg von da und kommt in seine Vaterstadt, und es folgen ihm seine Jünger. Und da es Sabbat war, fing er an zu lehren in der Synagoge, und die vielen, die zuhörten, wurden betroffen und sagten, woher hat er das, und was ist das für eine Weisheit, die ihm verliehen ward? Und dass solche Wunder geschehen durch seine Hände? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie stießen sich an ihm. Und Jesus sagte zu ihnen, ein Prophet ist nirgends unwert außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte da selbst kein Wunder tun, außer dass er einige Schwache durch Handauflegung heilte, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog in den Dörfern ringsumher und lehrte. Und er ruft die 12 zu sich und fing an sie Auszusenden zu 2 und 2 und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister und befahl ihnen, sie sollten nichts mitnehmen auf den Weg außer einen Stock, kein Brot, keine Tasche, keine Münze in den Gürtel, doch mit Sandalen angetan, und nicht 2 Röcke sollten sie tragen. Und er sagte zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, da bleibet, bis ihr von dort weiterzieht. Und wo ein Ort euch nicht aufnimmt und man hört nicht auf euch, da geht hinaus von dort und schüttelt den Staub ab von euren Füßen, zum Zeugnis über sie. Und sie zogen aus und verkündeten, man solle Buße tun, und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Gebrechliche mit Öl und heilten sie. Und der König Herodes hörte es, denn sein Name wurde berühmt, und man sagte, Johannes der Täufer sei von den Toten auferweckt, darum wirken die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, es sei Elias, andere, es sei ein Prophet wie einer von den Propheten. Wie es aber Herodes hörte, sagte er, Johannes, den ich köpfen ließ, der ist auferweckt. Denn Herodes hatte ausgesandt und den Johannes greifen lassen und binden im Gefängnis wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie genommen. Denn Johannes sagte zu Herodes, es steht dir nicht zu, deines Bruders Frau zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und hätte ihn gerne getötet, und es gelang ihr nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, den er als gerechten und heiligen Mann kannte, und schützte ihn, und wenn er ihn hörte, ward er oft bedenklich, und hörte ihn doch gerne. Und da ein günstiger Tag kam, als Herodes an seinem Geburtsfest seinen Großen und den Obersten und dem Adel von Galiläa ein Mahl gab, und die Tochter der Herodias eintrat und tanzte, gefiel es dem Herodes und seinen Gästen. Der König aber sagte dem Mädchen zu, verlange von mir, was du willst, so will ich dir's geben, und er schwur es ihr zu, was du auch verlangst, will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, was soll ich verlangen? Sie aber sprach, den Kopf Johannes des Täufers. Und sie ging alsbald eifrigst hinein zum König und bat, ich wünsche, dass du mir sogleich auf einer Schüssel den Kopf Johannes des Täufers geben lassest. Und der König wurde sehr bekümmert, aber wegen der Eidschwüre und der Gäste mochte er sie nicht abweisen, und alsbald sandte der König einen von der Leibwache und hieß seinen Kopf bringen. Und er ging hin und köpfte ihn im Gefängnis und brachte seinen Kopf auf einer Schüssel und gab ihn dem Mädchen, und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Und seine Jünger hörten es und kamen und holten seinen Leichnam und setzten ihn bei in einem Grab. Und die Apostel sammeln sich bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten, und er sagt zu ihnen, zieht euch zurück beiseit an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus. Denn es waren eine Menge Leute da, die kamen und gingen, und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie gingen zu Schiff hin beiseit an einen einsamen Ort, und viele sahen sie hingehen und merkten es, und sie liefen von allen Städten aus zu Fuß dahin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und als er herauskam, sah er eine große Menge und hatte Mitleiden mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und fing an, sie vieles zu lehren. Und wie es schon spät wurde, traten seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist öde und es ist schon spät. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete ihnen, gebt ihr ihnen zu essen, und sie sagen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen, und ihnen zu essen geben? Er aber sagt zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und sehet nach. Und nachdem sie sich unterrichtet, sagen sie, 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, sich alle niederzusetzen tischweise auf dem grünen Rasen. Und sie lagerten sich beetweise, zu 100 und zu 50, und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel, segnete und brach die Brote, und gab sie den Jüngern, sie ihnen vorzusetzen, auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt, und man hob an Brocken auf, 12 Körbe voll, und von den Fischen, und es waren 5000 Mann, die von den Broten gegessen hatten. Und alsbald nötigte er seine Jünger, das Schiff zu besteigen und an das jenseitige Ufer gegen Bethsaida vorauszufahren, bis er die Menge entlasse. Und er verabschiedete sie und ging hin auf den Berg zu beten. Und da es Abend geworden, war das Schiff mitten im See und er selbst allein am Land. Und da er sie auf der Fahrt bedrängt sah, denn der Wind war ihnen zuwider, kommt er um die 4. Nachtwache zu ihnen auf dem See wandelnd, und er wollte an ihnen vorbeigehen. Sie aber, als sie ihn auf dem See wandeln sahen, meinten, es sei ein Gespenst, und schrien auf, denn alle sahen ihn und waren bestürzt. Er aber redete alsbald mit ihnen und sagt zu ihnen, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich, und sie kamen ganz außer sich. Denn sie waren nicht zur Einsicht gekommen über den Broten, sondern ihr Herz war verstockt. Und sie fuhren hinüber ans Land und kamen nach Genesaret und legen an. Und da sie aus dem Schiff gestiegen, erkannten sie ihn alsbald und liefen umher in der ganzen Gegend und fingen an, die ein Leiden hatten, auf den Bahn dahin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Höfe eintrat, da setzten sie die Kranken auf die Märkte und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Kleides anrühren dürften, und wer von denselben daran rührte, wurde geheilt.